bedrohen unsere Landes. Nun stoßen durch Elf und Verhaut wir vom wallende Karawanken hin ab zur Sache und Laut. Wir stürmen dem Sieger entgegen zu Säub und Europas Haut und schlagen mit zämmernden Schlägen die Fritzen zum Lande hinaus. Thank you.